geboren in diesem schönen Land. Doch was sich hier so tut, macht mich langsam krank. Linke und rechte Propheten, die deine Zukunft beschwören. Ich kann die ganze Scheiße von euch nicht mehr hören. Hör mir zu, ich stehe auch zu meinem Land, doch ich hebe dafür nicht meine rechte Hand. Vaterlandsliebe kann uns keiner verbieten, auch nicht ihr mit euren Intrigen. Wir sind keine Braunen, wir sind keine Roten, wir sind wir, die wir Patrioten. Wir sind keine Braunen, wir sind keine Roten, wir sind wir, die wir Patrioten. Wir Patrioten. Wir Patrioten. Gesülze und hirnlose Parolen. Du putzt die Medien auf. Dich soll der Teufel holen. Hör mir zu, ich stehe auch zu meinem Land, doch ich lebe dafür nicht meine rechte Hand. Vaterlandsliebe kann uns keiner verbieten, auch nicht ihr mit euren Intrigen. Wir sind keine Braunen, wir sind keine Roten, wir sind wir, die wir Patrioten. Wir sind keine Braunen, wir sind keine Roten, wir sind wir, die wir Patrioten. Wir Patrioten. Wir Patrioten. Freunde lachen über dich, so peinlich wie du aussiehst, das begreifst du einfach nicht. Was ist denn los hier los? Du willst es nicht verstehen, das ist nicht.